Viertes Buch, Teil 1 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In dem nächstfolgenden Sommer, um die Zeit, wo das Getreide in die Halmen schoss, liefen 10 syrakusische und ebenso viele lokrische Schiffe aus und bemächtigten sich der Stadt Messene in Sizilien, wozu die Einwohner selbst sie eingeladen hatten, welche von Athen abfielen. Dies bewirkten vornehmlich die Syrakusier, weil sie sahen, dass dieser Ort ein Landungsplatz für Sizilien sei, und befürchteten, die Athener möchten ihn einmal zum Waffenplatze machen und sie von da aus mit größerer Kriegsmacht angreifen. Dann auch die Lokrier aus Feindschaft gegen die Reginer in der Absicht, diese von zwei Seiten zu bekämpfen. Auch waren die Lokrier zugleich mit gesamter Heeresmacht in das Gebiet der Reginer eingefallen, damit diese nicht den Messeniern zu Hilfe ausrücken könnten und zugleich, weil die Verbannten von Regium, welche sich bei ihnen befanden, sie dazu einluden. Denn in Regium herrschten seit langer Zeit Parteizwiste und unter den damaligen Umständen war es der Stadt unmöglich, die Lokrier abzutreiben, weswegen diese umso lebhafter den Angriff unternahmen. Doch nach Verwüstung des Gebiets zogen die Lokrier mit ihrem Landheere ab, die Schiffe aber bewachten Messene. Auch wurden andere Fahrzeuge bemannt und bestimmt, sich daselbst vor Anker zu legen und von dort aus kriegerische Unternehmungen zu machen. Um dieselbe Zeit, im Frühling, ehe das Getreide in der Blüte stand, fielen die Peloponnesier und ihre Bundesgenossen in Attika ein. Ihr Anführer war Agis, König der Lacedämonier, Sohn des Archidamus. Sie bezogen ein festes Lager und verheerten das Land. Die Athener sandten, ihrem Plane gemäß, jene 40 Schiffe nach Sizilien und die noch zurückgebliebenen Anführer Eurymedon und Sophokles. Der dritte, Pythodorus, war schon früher in Sizilien angelangt. Diese erhielten den Auftrag, auch zugleich ihren Weg an Corcyra vorbeizunehmen und für die Einwohner der Stadt Vorsorge zu treffen, welche durch Plünderungszüge der Ausgewanderten auf dem Gebirge litten. Auch waren dorthin 60 peloponnesische Schiffe denen auf dem Gebirge zu Hilfe gekommen, in der Hoffnung, bei der gewaltigen Hungersnot, die in der Stadt herrschte, sich derselben leicht zu bemeistern. Dem Demosthenes hatte man, wiewohl er ohne Amt war, auf seine Bitte nach seiner Rückkehr aus Akarnanien erlaubt, über jene Schiffe, wenn er wollte, zu einer Unternehmung in der Gegend des Peloponneses zu verfügen. Als sie sich auf der Fahrt um Lakonien befanden und erfuhren, dass die Schiffe der Peloponnesier bereits in Corcyra seien, so drangen Eurymedon und Sophokles darauf, eiligst nach Corcyra zu ziehen. Demosthenes hingegen riet, den Lauf nach Pylos zu richten und erst nachdem man dort das Nötige ausgeführt, weiter zu segeln. Während sie nun darüber stritten, überfiel sie zufällig ein Sturm, welcher die Flotte nach Pylos trieb. Da verlangte Demosthenes, der Ort sollte sogleich befestigt werden, denn zu diesem Zwecke habe er sich an diesen Seezug angeschlossen. Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass man hier großen Vorrat an Bauholz und Steinen finde, dass der Ort von Natur fest und der Platz selbst und eine weite Strecke umher unbewohnt sei, denn Pylos ist von Sparta etwa 400 Stadien weit entfernt und liegt in dem ehemaligen messenischen Gebiete. Die Lacedämonier nennen den Ort Koryphasium, Die anderen Feldherren aber sagten, es gebe noch viele unbewohnte Vorgebirge im Peloponnes, wenn er Lust habe, auf Kosten des Staats solche zu besetzen. Er aber hielt diesen Platz für vorzüglicher als einen andern, da ein Seehafen dabei lag. Auch dachte er, die Messenier, die mit ihm von jeher in freundschaftlichem Verhältnisse standen und mit den Lacedämoniern die gleiche Sprache redeten, würden von einem solchen Waffenplatze aus jenen vielen Schaden tun und zugleich eine sichere Besatzung des Orts bilden können. Als er aber weder die Anführer noch das Kriegsvolk für seine Meinung zu gewinnen vermochte, wiewohl er später auch den Hauptleuten seinen Plan mitteilte, so verhielt er sich ruhig, bis die Soldaten selbst, welchen, weil die See nicht fahrbar war, die Zeit lange wurde, ihre Meinung änderten und Lust bekamen, den Platz zu befestigen. Sie legten also Hand ans Werk, und da sie keine eisernen Werkzeuge zum Behauen der Steine hatten, so trugen sie ausgelesene Steine herbei und fügten sie zusammen, wie es sich jedesmal schicken wollte, und in dem, wo sie solchen nötig hatten, trugen sie aus Mangel an Geschirren auf dem Rücken herbei, indem sie sich bückten, damit er da liegen blieb und die Hände rücklings zusammenfalteten, damit er nicht herabfiel. So beeilten sie sich möglichst, die angreifbarsten Stellen zu rechter Zeit, ehe die Lacedämonier gegen sie herbeirücken könnten, auszubauen. Denn der Ort war an den meisten Stellen für sich haltbar und bedurfte da keiner Befestigungswerke. Die Lacedämonier feierten damals gerade ein Fest, als sie Nachricht davon erhielten, und achteten wenig darauf, in der Meinung, wenn sie ausrücken würden, so werde man gegen sie nicht standhalten, oder werden sie den Platz ohne Mühe erstürmen. Einigen Aufenthalt verursachte auch der Umstand, dass ihr Heer noch in Attika stand. Nachdem nun die Athener die Landseiten des Platzes und die nötigsten Punkte in 6 Tagen befestigt hatten, so ließen sie den Demosthenes mit 5 Schiffen zur Bedeckung dort. Mit der Mehrzahl der Schiffe aber beschleunigten sie ihre Fahrt nach Corcyra und Sizilien. Als aber die in Attika stehenden Peloponnesier die Besitznahme von Pylos erfuhren, so zogen sie eilig in die Heimat zurück, da die Lacedämonier und ihr König Agis die Begebenheit zu Pylos als eine sie nahe angehende Sache betrachteten. Dazu kam noch, dass sie den Einfall frühzeitig unternommen hatten, wo das Getreide noch grün war und sie daher für die Mehrzahl ihres Heeres nicht Lebensmittel genug hatten, und dass eine für diese Jahreszeit außerordentlich stürmische Witterung dem Heere beschwerlich fiel. So fügte es sich, dass sie aus vielen Veranlassungen sich früher zurückzogen und dieser Einfall die kürzeste Zeit dauerte, denn sie blieben nur 15 Tage in Attika. Um dieselbe Zeit besetzte Simonides, Anführer der Athener, Eion im thrasischen Grenzlande eine Pflanzung der Mendäer, welche es mit den Feinden hielt, indem er einige wenige Athener aus den Besatzungen und einen großen Haufen von Bundesgenossen aus der dortigen Gegend an sich zog und durch Verrat unterstützt wurde. Da aber die Chalcidier und Bottiäer schnell gegen ihn anrückten, wurde er wieder vertrieben und verlor viele von seinem Kriegsvolke. Nach dem Abzuge der Peloponnesier aus Attika rückten die Spartiaten selbst und ihre zunächst wohnenden Staatsangehörigen sogleich gegen Pylos aus. Langsamer zogen die übrigen Lacedämonier heran, welche soeben von einem andern Feldzuge zurückgekehrt waren. Auch schickten sie Botschaft im Peloponnese umher, dass man so schnell wie möglich nach Pylos Hülfsvölker senden solle. Ferner ließen sie ihre 60 bei Corcyra befindlichen Schiffe herbeikommen, welche den Weg über die leukadische Landenge nahmen und unbemerkt von der spartischen Flotte, die bei Zakynthos sich aufhielt, vor Pylos kamen. Und nun langte auch das Landheer an. Als noch die Peloponnesier auf der Heerfahrt begriffen waren, sandte Demosthenes noch zu rechter Zeit heimlich zwei Schiffe ab, um dem Eurymedon und der Bemannung der athenischen Schiffe bei Zakynthos zu melden, dass sie herbeikommen möchten, weil der Platz in Gefahr sei. Die Schiffe beschleunigten ihre Fahrt zufolge der Botschaft von Demosthenes. Die Lacedämonier aber rüsteten sich, die Verschanzung zu Lande und zur See anzugreifen, in der Hoffnung, diese in der Eile errichteten und mit weniger Mannschaft besetzten Werke leicht zu erobern. Übrigens hatten sie in der Erwartung, dass die attische Flotte von Zakynthos jenen zu Hilfe kommen werde, im Sinne, wenn sie nicht zuvor schon Meister des Platzes wurden, auch die Eingänge des Hafens zu verrammeln, damit es den Athenern unmöglich wurde, dort einzulaufen. Denn die sogenannte Insel Sphakteria, welche sich längs des Hafens erstreckt und nahe dabei liegt, macht ihn haltbar und verengt die Einfahrten, so daß auf der einen Seite gegen die Verschanzung der Athener und Pylos zwei Schiffe, auf der andern gegen das übrige Festland 8 oder 9 durchfahren können. Übrigens war sie unbewohnt und daher mit Wald bedeckt, unwegsam und etwa gegen 15 Stadien lang. Jene Einfahrten wollten sie durch dicht gestellte, mit den Vorderteilen gegeneinander gekehrte Schiffe verschließen, und da sie befürchteten, die Insel möchte zum Waffenplatze gegen sie gemacht werden, so setzten sie dort schweres Kriegsvolk ans Land und andere Truppen der Art stellten sie längs des Festlandes auf. Denn so, dachten sie, würde sowohl die Insel als das Festland im Wehrstande gegen die Athener und ihnen unzugänglich sein. Denn da die Gegend von Pylos selbst außer der Einfahrt gegen das Meer hin keinen Landungsplatz darbeut, so würden jene keinen Stützpunkt finden, um den ihrigen Hilfe zu bringen. Sie aber würden ohne Seeschlacht und ohne etwas zu wagen durch Belagerung wahrscheinlich des Platzes sich bemächtigen, da sich in demselben keine Lebensmittel befänden und er mit geringen Hilfsmitteln besetzt worden sei. Dieser Ansicht zufolge schifften sie wirklich schwer Bewaffnete, welche sie durchs Los aus sämtlichen Scharen auszogen, auf die Insel hinüber, und es gingen sofort in der ersten Zeit auch andere hin, die sie ablösten. Die letzten, die daselbst zurückblieben, waren 420 an der Zahl, ferner die Heloten, die zu ihrem Gefolge gehörten. Ihr Anführer war Epitadas, des Molobros Sohn. Als nun Demosthenes sah, daß die Lacedämonier im Begriff seien, ihn mit Schiffen und einem Landheere anzugreifen, so traf auch er seine Anstalten und ließ die Kriegsschiffe, die er von den Zurückgelassenen noch hatte, unter die Verschanzungen heranziehen und umgab sie mit Pfahlwerk. Das Schiffsvolk bewaffnete er mit schlechten Schilden, meist von Weiden, denn man konnte in dieser einsamen Gegend sich keine Waffen verschaffen, sondern auch diese hatte er von einem schnell segelnden Raubschiffe der Messenier von 30 Rudern bekommen, das gerade angekommen war. Diese Messenier hatten gegen 40 schwer Bewaffnete bei sich, die er nebst den übrigen gebrauchte. Die meisten seiner Leute, sowohl Unbewaffnete als Bewaffnete, stellte er an die am besten verschanzten und haltbaren Stellen des Platzes gegen das Festland hin, mit dem Befehle, sich gegen die Landmacht zu wehren, wenn sie anrücken sollte. Er aber wählte sich aus allen 60 schwer bewaffnete und einige wenige Bogenschützen aus und zog aus der Verschanzung heraus zum Meere hin, wo er am ehesten erwarten konnte, dass sie eine Landung versuchen würden. An Stellen der Küste, die zwar schwer zugänglich und felsig waren, wo sie aber, wie er glaubte, geneigt sein würden, die Verschanzung zu ersteigen, weil sie dort am schwächsten war. Denn die Athener selbst hatten, weil sie nicht dachten, dass sie je zur See unterliegen könnten, dort keine starken Schanzen angelegt. Wenn aber jene eine Landung erzwängen, so könnte, glaubten sie, der Platz erobert werden. Daher rückte er gegen das Meer selbst aus und stellte, um ihnen womöglich die Landung zu wehren, die schwer Bewaffneten auf und hielt folgende Ermunterungsrede: Ihr Männer und Teilnehmer dieses Abenteuers, keiner von euch wolle in einer solchen Verlegenheit, wie die unsere ist, seine Einsicht dadurch zeigen, dass er alle uns drohende Gefahren herzähle. Vielmehr sei jeder voll rücksichtslosen Frohmuts, um mit den Feinden sich zu schlagen, und denke, dass er sich auch hier wohl durchhelfen werde. Denn ist man einmal in eine Not wie diese geraten, so findet am wenigsten kluge Berechnung statt, sondern da bedarf es eines schnellen Wagnisses. Ich finde übrigens, dass die meisten Umstände uns günstig sind, wofern wir anders uns entschließen, standzuhalten und unsere überlegenen Vorteile nicht aus Bestürzung wegen der Überzahl der Feinde preiszugeben. Für uns ist einmal die Schwierigkeit der Landung an diesem Platze, welcher, wenn wir standhalten, uns im Kampfe unterstützt. Weichen wir aber bei allen Hindernissen der Gegend, doch dem Feind einen leichten Weg eröffnet, wenn ihm niemand Widerstand leistet. Ja, wir werden dann auch einen umso hitzigern Kampf mit dem Feinde haben, wenn wir ihn auch zurückdrängen sollten, da ihm der Rückzug nicht so leicht mehr möglich ist. Denn auf den Schiffen sind sie sehr leicht abzuwehren, sind sie aber einmal gelandet, so stehen sie bereits in gleichem Vorteil. Sodann darf uns auch ihre Menge nicht mehr furchtbar sein, denn trotz ihrer großen Zahl werden sie wegen der Schwierigkeit des Anlandens nur in kleinen Abteilungen fechten können. Steht ja doch ihr Heer noch nicht auf dem Lande, wo es unter gleichen Umständen das Stärkere wäre, sondern auf den Schiffen, welchen zur See manche Zufälle zustoßen müssen. So glaube ich, dass die ihnen entgegenstehenden Schwierigkeiten unserer geringen Anzahl das Gleichgewicht halten. Da ihr nun Athener seid und aus Erfahrung wisset, wie es zugeht, wenn Schiffe gegenüber vom Feinde landen und das, wofern man nur standhält und sich nicht durch Furcht vor dem Brausen der Flut und dem schreckhaften Heranbringen der Schiffe zum Weichen bringen lässt, man nicht wohl übermannt werden könne. So erwarte ich von euch, dass auch ihr jetzt euren Posten behauptet und im Angesichte der Brandung kämpfend euch selbst und die Festung rettet. Durch diese Ermunterungsrede des Demosthenes fühlten sich die Athener umso mehr ermutigt, zogen ans Gestade herab und stellten sich unmittelbar am Meere auf. Die Lacedämonier aber setzten sich in Bewegung und brannten die Festung zugleich mit dem Landheere und mit den Schiffen, 43 an der Zahl. Schiffshauptmann war Thrasymelidas, Kratesikles Sohn, ein Spartiate. Dieser griff an, da wo Demosthenes es erwartet hatte, und die Athener verteidigten sich beiderseits, sowohl auf der Land- als auf der Seeseite. Jene teilten ihre Schiffe in kleine Geschwader, weil es nicht möglich war, mit mehreren anzulaufen, und ruheten wechselsweise aus, um dann wieder anzugreifen, ergriffen und bewiesen allen möglichen Eifer und wendeten auch ermunternden Zuspruch an, um die Gegner zu verdrängen und die Verschanzung zu nehmen. Unter allen zeichnete sich am meisten Brasidas aus, der einen Dreioder befehligte. Als er bemerkte, dass die Schiffsbefehlshaber und Steuermänner auch da, wo es möglich schien zu landen, wegen der Schwierigkeiten des Uferplatzes sich lässig zeigten und sich hüteten, dass ihre Schiffe nicht scheitern möchten, so rief er ihnen laut zu, es sei unvernünftig, aus Schonung für einige Stücke Holz es zu dulden, dass die Feinde eine in ihrem Gebiete angelegte Verschanzung behaupten. Er drang darauf, sie sollten lieber, um die Landung zu erzwingen, ihre eigenen Schiffe sich zertrümmern lassen. Den Bundesgenossen redete er zu, sie möchten sich's nicht verdrießen lassen, den Lacedämoniern zum Lohne für so wichtige Dienste ihre Schiffe in diesem Falle aufzuopfern, sondern sie auf den Strand laufen lassen und um jeden Preis landen und der Mannschaft und des Platzes sich bemächtigen. Ende von viertes Buch, Teil 1.